Kleingärtner und andere Ökologen nahmen sich die Sondermüllverbrennungsanlage Schöneiche zum Wahlkampfthema und formulierten auch gleich eine Einladung an die Hauptmüllverschicker aus dem Westen, an die politisch Verantwortlichen jedenfalls. Einige Feuerwehrleute aus Berlin ließen ihren Fantasien freien Lauf, doch schade, dass Beton nicht brennt, die Mauer wird auch noch in 100 Jahren stehen. In Leipzig ging es sportlich zu, unfreiwillig sportlich, bei einer unabhängigen Veranstaltung zu Ehren Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts. Und dabei wurden einige Leistungserfolge erzielt. Leipzig und die Folgen, das Schwerpunktthema heute Abend. Soweit also ein kurzer Überblick über die heutige Sendung. Viel Spaß bei den nächsten 55 Minuten. Zu Ende, gibt den Faschisten keine neue Chance, soweit unser Beitrag heute Abend zu den Westberliner Abgeordnetenhauswahlen. Anfang des Monats verschickte das grüne Netzwerk Arche einen offenen Brief an die Westberliner Senatoren Starnik und Wronski, der eine zuständig für Stadtentwicklung und Umweltschutz, der andere für Verkehr und Betriebe. Es ging darin unter anderem um die Sondermüllverbrennungsanlage Schöneiche, 20 Kilometer südlich von Berlin. Westberlin löst nämlich seine Müllprobleme ganz elegant, weg mit dem Schrott, ab in die DDR. Sie unterstützen aktiv und direkt, dass sich unser Land als größter Müllimporteur Europas profiliert, obwohl die DDR-eigenen Deponien schon das Grundwasser für Tausende gefährden, heißt es in dem Brief. Und weiter, sie selbst haben die Deponien nie gesehen und nie betreten. Vom Schreibtisch lässt es sich leicht bagatellisieren. Deshalb laden wir Sie zu einem Novum in der Geschichte beider deutscher Staaten ein. Sie besichtigen mit uns zusammen, sowie einem Vertreter des Freiburger Öko-Instituts und den Verantwortlichen der DDR vor Ort die Deponie. Die beiden Senatoren haben inzwischen geantwortet. Senator Wronski beispielsweise schreibt, es ist an sich nichts Neues. Die Entsorgung beider Teile Berlins fand schon immer fast ausschließlich im Umland statt. Es liegt auf der Hand, dass eine Müllverbrennung oder Deponierung so wenig auf dem Alex möglich ist wie auf dem Kudamm. Weiter schreibt der Senator, dass Neuanlagen wie Schöneiche zum Beispiel nach den hier, also in Westberlin, geltenden Gesetzen dem Stand der Technik genügen müssen. Und das sei bei Schöneiche der Fall. Das heißt weiter, ich bedauere außerordentlich, dass durch entstellende Informationen des SFB in zwei Kontrastesendungen ein anderer Eindruck erweckt worden ist. Wie verschieden sich Journalisten hier dem Thema widmen, können Sie den beigefügten Rundfunkmitschnitten entnehmen. Die beigefügten Rundfunkmitschnitte entstammen übrigens dem Privatsender 100,6, einem mehr als CDU-regierungstreuen Kommerzfunk. Senator Starnik ist ebenso wie Fronski bereit, mit relevanten Gruppen zu sprechen. Mittlerweile ist dieses Gesprächsangebot allerdings nicht mehr viel wert. Nach der gestrigen Wahl besteht für beide wenig Aufsicht auf eine weitere Amtsperiode. I lost my memory. Die berüchtigten Ausführungen des ersten Sekretärs der ZK der SED, Erich Honecker, bezüglich des antifaschistischen Schutzwalls, die kennt ja mittlerweile jeder. Aber weil es so schön ist, hören wir doch mal kurz rein. Sie wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Das ist schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen, ganz zu schweigen vor denen, die gern bereit sind, Stabilität und Frieden in Europa zu stören. Die neueste Begründung der Mauer lieferte heute das FDJ-Organ Junge Welt, das Westberliner Wahlergebnis. Mit dem Einzug der Neofaschisten in den Senat sei die Bedeutung des antifaschistischen Schutzwalls keineswegs antiquiert oder überholt. Die Republikaner sind zwar nicht im Senat, so aber doch ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Und das ist in der Tat mehr als beschämend, es ist abscheulich. Zumal sie jetzt auch noch eine Plattform im Rathaus haben, auf der sie für sich werben können. Das wird man dann sicher auch in der DDR zu hören bekommen. Aber auch dort soll es den dumpfen Deutschnationalismus ja noch geben. Aber zurück zur Mauer und ihrem langjährigen Bestand. Vor den Wahlen zum Westberliner Abgeordnetenhaus machten sich Leute in der DDR Gedanken zu Honeckers Mauervision. Hier ein paar Stimmen dazu. Also ich denke, dass Erich Honecker völlig recht hat, dass es bedauerlich wäre, wenn in 100 Jahren die Mauer gänzlich verschwunden wäre. Ist ja zu überlegen, selbst wenn, wie jetzt der Herr Seifert gesagt hat, in den nächsten 10 Jahren die Mauer fallen würde, ob da nicht ein wesentliches Stück, ein Monument deutscher Geschichte des 20. Jahrhunderts so restlos weg ist. Man sieht es ja an den Mauerresten des Mittelalters, die bedauerlicherweise alle im 19. Jahrhundert weggeräumt worden ist, was da an Geschichte vernichtet worden ist. Und es wäre eigentlich schade. Es wäre höchstens jetzt eine Debatte wert im denkmalspflegerischen Sinne, wie viel von der Mauer man noch stehen lassen sollte. Ob da nur ein Stückchen ist mit einem kleinen Täfelchen dran oder ob das nicht als Gesamtkunstwerk erhalten bleiben soll. Man könnte ein paar Durchbrüche machen, wo Straßen sind, wo Leute lang gehen wollen und so weiter. Aber einerseits könnte man es als Grünanlage drumherum sowieso erhalten. Auf der anderen Seite wäre es tatsächlich wichtig für folgende Generationen, dass das da bleibt. Vorausgesetzt, sie ist so solide gebaut, dass sie nicht in 100 Jahren sowieso schon von alleine eingefallen ist. Die Ausdrucksweise erinnert mich wie ein Rückgriff in eine Kiste, welche wir eigentlich schon aufgearbeitet haben sollten. Sie trägt stalinistische Züge. Den Satz von Erich Honecker, dass die Mauer noch 50 oder gar 100 Jahre stehen soll, wenn die Voraussetzungen, die zum Bau bestanden, auch weiter bestehen. Diesen Satz verstehe ich nicht an den Westen gerichtet, an irgendwelche Räuber oder Imperialisten, sondern an die eigene Bevölkerung. Und es hängt von der eigenen Bevölkerung ab und von den Verhältnissen, die sie vorfindet, ob man hier eine Heimat finden kann. Und wenn allerdings die Verhältnisse sich nicht ändern, dann werden diese Voraussetzungen auch noch weiter bestehen. Und der Honecker-Satz ist also in diesem Sinne als eine Art Bankrotterklärung zu sehen, dass also auch in 50 oder 100 Jahren sich nichts so wesentlich ändern kann, dass Menschen in der DDR ihre Heimat finden können. Das ist für mich bedauerlich, weil es von Einfallslosigkeit zeugt. Auf anderen Gebieten gab es neue Einfälle. Ich denke an die einseitigen Abrüstungsschritte vor kurzem. Hier lässt sich Honecker etwas Neues einfallen, auch im Hinblick auf die weltweite Abrüstung. Aber umso bedauerlicher ist die innenpolitische Einfallslosigkeit. Und hier müssen wir selbst in der DDR unsere Einfälle bringen. Das Gesamtkunstwerk Mauer. Auch der Initiativkreis Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung hat sich zur 100-jährigen Mauer geäußert. In einem offenen Brief an Erich Honecker formulierten die Initiativler ihre Kritik. Sehr geehrter Herr Staatsratsvorsitzender, zu Ihrer Äußerung über die Berliner Mauer bei der Tagung des Thomas-Münster-Komitees am 19.01.89, Neues Deutschland vom 20.01.89, können wir nicht schweigen. Wir verkennen nicht, dass es 1961 Gründe für den Bau der Mauer gegeben hat. Wir bezweifeln auch nicht, dass Sie an der Politik innerer und äußerer Abgrenzung festhalten, weil Sie davon überzeugt sind, dass dies im wohlverstandenen Interesse der Bevölkerung der DDR liegt. Wir als Bürger dieses Landes sind jedoch anderer Meinung. Mit unserer Initiative Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung setzen wir uns aus christlicher Verantwortung für eine Überwindung dieser Politik ein. Aber wir wissen, dass viele Menschen unseres Landes darunter leiden. Wir sind in der DDR aufgewachsen und wissen, wovon wir reden. Wir haben die tiefgreifenden Schäden, die die innere und äußere Abgrenzung unserer Gesellschaft zugefügt hat, benannt und in einem von uns getragenen Zeugnis der Betroffenheit in der ökumenischen Versammlung der Kirche der DDR zur Sprache gebracht. Das breite zustimmende Echo, das wir dabei gefunden haben, bestärkt uns in der Berechtigung unseres Anliegens. Jeder weiß, dass die Mauer nicht gegen irgendwelche Räuber nach außen, sondern vor allem nach innen gerichtet ist. Unser Land braucht eine Stabilität durch Gerechtigkeit und nicht eine Stabilität der Angst, die durch innere und äußere Abgrenzung gesichert werden muss. Unser Land braucht wirkliche Stabilität, die sich nur auf einen gesellschaftlichen Grundkonsens gründen kann. Damit er sich zeigen und wachsen kann, fordern wir mit der ökumenischen Versammlung die Ermöglichung und Eröffnung eines freien, ehrlichen und öffentlichen Dialogs aller Gruppen und Kräfte unserer Gesellschaft. Glasnost. Das wäre der erste und wichtigste Schritt zur Beseitigung der heute noch wirkenden Gründe für den Fortbestand der Mauer. Mit Eduard Schewardnadze beim Außenministertreffen der KZE in Wien halten wir Ihre Überprüfung für dringend erforderlich. Es sind vorwiegend innere Gründe, nicht äußere. Es liegt an Ihnen, Schritte zu Ihrer Überwindung einzuleiten und zu ermöglichen. Wir und unsere Kinder wollen nicht noch 50 Jahre warten. Hochachtungsvoll für den Initiativkreis Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung, unter anderem Martin Böttcher, Reinhard Lampe, Steffen Bickhardt, Hans-Jürgen Fischbeck, Ludwig Mehlhorn. Friedenskreis der Bartholomäusgemeinde, unter anderem Almut Berger. Lattentar, Demonstration liefert gleich die Überleitung zum nächsten Thema. Nun also auf nach Leipzig, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht Demonstration. Im letzten Jahr Berlin, in diesem Jahr kam es in Leipzig zur Auseinandersetzung. Während sich im vergangenen Jahr in Berlin Aktivisten verschiedenster Gruppen mit eigenen Slogans an der offiziellen Demonstration beteiligen wollten, sollte in Leipzig dieses Jahr eine eigene, unabhängige Demonstration stattfinden. Einen Aufruf an alle Bürger der Stadt Leipzig formulierte eine Initiative zur demokratischen Erneuerung unserer Gesellschaft. Die folgenden Aufnahmen sind nicht aus Leipzig, sondern stammen von einer Solidaritätsveranstaltung in Berlin. Dort wurde der Demonstrationsaufruf verlesen. Aufruf an alle Bürger der Stadt Leipzig. Jahrestag der Ermordung zweier Arbeiterführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und wieder werden tausende Werktätige verpflichtet, einer Kundgebung beizuwohnen, bei der die Redner die jährlich wiederkehrenden Ansprachen halten. Beide Arbeiterführer traten für die allumfassenden politischen und ökonomischen Interessen der Arbeiterklasse ein. So auch für ein unbehindertes Vereins- und Versammlungsleben, für eine freie, ungehemmte Presse, für allgemeine Wahlen und den freien Meinungskampf der Menschen. Menschen, die dieses Vermächtnis unter Berufung auf die Verfassung unseres Landes nach 40 Jahren DDR-Geschichte in Anspruch nehmen, werden immer wieder kriminalisiert. Der Tag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht soll uns Anlass sein, weiter für eine Demokratisierung unseres sozialistischen Staates einzutreten. Es ist an der Zeit, mutig und offen unsere Meinung zu sagen. Schluss mit der uns lähmenden Teilnahmelosigkeit und Gleichgültigkeit. Lassen Sie uns gemeinsam eintreten für das Recht auf freie Meinungsäußerung, für die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, für die Pressefreiheit und gegen das Verbot der Zeitschrift Sputnik und kritischer sowjetischer Filme. Um nicht die offizielle Kundgebung in ihrem eigenen Anliegen zu stören, rufen wir Sie auf, gemäß Artikel 27 und 28 der Verfassung, sich am 15. Januar 1989 um 16 Uhr auf dem Markt vor dem Alten Rathaus zu versammeln. Abschließend ist ein Schweigemaß mit Kerzen zu der Gedenkstätte in der Braustraße vorgesehen. Sozialistische Demokratie beginnt aber nicht erst im gelobten Land, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist. Rosa Luxemburg. Soweit also der Demonstrationsaufruf. Schon im Vorfeld der eigentlichen Demonstration kam es zu Verhaftungen. Insgesamt wurden vom 12. bis 16. Januar 12 Leute verhaftet, weil sie an der Vorbereitung bzw. Durchführung der Demonstration beteiligt waren. Während der Demonstration, an der sich ca. 900 Leute beteiligten, wurde eine Kundgebung abgehalten. Jemand bestieg eine Mauer und sprach. Wir haben uns heute hier versammelt, um an den 70. Jahrestag der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts zu erinnern. Sie wurden ermordet, weil sie sich nachdrücklich für gesellschaftlichen Fortschritt einsetzten. Wir wollen ihrer mit einem Schweigemarsch gedenken. Und bevor wir schweigen, werden wir reden. Und zwar von den erneuten staatlichen Eingriffen in die Freiheit der Persönlichkeit. Im Vorfeld dieser Veranstaltung kam es zu 11 Verhaftungen von Mitgliedern der Arbeitsgruppe Gerechtigkeit und der Gruppe Leben. Wir protestieren scharf dagegen und fordern die Einstellung der Ermittlungsverfahren. Des Weiteren wenden wir uns gegen die erfolgten Hausdurchsuchungen und zahlreichen Zuführungen. Dieses Vorgehen verdeutlicht, dass zurzeit grundlegende Artikel der Verfassung außer Kraft gesetzt sind. Es betrifft im Besonderen Andersdenkende, die sich für Reformen in der erstarrten Gesellschaftsstruktur der DDR einsetzen. Ein Sozialismus ist ohne die uneingeschränkte Meinungspresse und Versammlungsfreiheit nicht möglich. Dies ist und blieb eine der zentralen Forderungen Rosa Luxemburgs. Ihres Karl Liebknechts und allen anderen Verfolgten wollen wir heute gedenken. Ja, anschließend an diese Rede versuchten die Kundgebungsteilnehmer noch bis zur Liebknecht-Gedenkstätte zu kommen, doch die Polizei griff ein. Mindestens 80 Leute wurden auf LKWs verfrachtet und abtransportiert. Nur wenige erreichten die Gedenkstätte. Es verabschiedete sich die Gruppe Sando mit Born in GDR, eine Antwort auf Bruce Springsteen. Einen Tag nach den Leipziger Demonstrationen äußerten sich die beiden Leipziger Superintendenten Magirius und Richter zu den Ereignissen. Da hieß es, der Respekt vor dem Blutzeugnis der Kommunisten Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sowie die Tatsache, dass beide bewusst als Vertreter der materialistischen Weltanschauung gelebt und gekämpft haben, verbietet uns die Inanspruchnahme ihrer Ideen für jede Form der kirchlichen Verkündung. Eine diskrete Distanzierung. Das fanden dann auch verschiedene Basisgruppen und bemängelten die Informationspolitik der Kirche. Denn einen Tag später stellte sich auch noch das Dresdner Landeskirchenamt hinter die beiden Superintendenten. Wir fordern vom Landeskirchenamt Dresden eine eigenständige, umfassende Information ohne Selbstzensur. Wir erwarten, dass sich die Kirche hinter alle Betroffenen, auch die aus der Haft Entlassenen, stellt. Wir werden dabei bleiben, Solidarität mit unseren Nächsten in den Formen zu üben, die uns angemessen erscheinen, heißt es in einer Reaktion auf die Kirchenäußerung. Im Unterschied zur evangelischen Kirche äußerten also diverse Gruppen ihre Solidarität mit den Leipziger Aktivisten, unter anderem auch aus Polen und der Tschechoslowakei. Die Staatspolizei der DDR hat in den Tagen vom 12. bis 14. Januar 1989 in Leipzig eine breite Aktion durchgeführt. Während dieser Aktion wurden Aktivisten von drei unabhängigen Bürgerinitiativen festgenommen und in die Untersuchungshaftanstalt geworfen. Es handelt sich um die Initiativgruppe Leben, den Arbeitskreis Gerechtigkeit und die Aktion Sühnezeichen. Zu den Verhafteten gehören Gesine Oltmanns, Rainer Müller, Jochen Lessig, Michael Arnold, Frank Sellentin, André Botz, Uwe Schwabe, Udo Hartmann, Carola Bornschlegel, Konstanze Wolf, Michaela Ziegs. Sie sind 20 bis 28 Jahre alt und gehören zu den Hunderten und Tausenden in der immer stärker werdenden unabhängigen Bewegung, die die Hoffnung des Landes ist. Ihre Inhaftierung wird allgemein in Zusammenhang gebracht mit einer öffentlichen Versammlung zum 70. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die heute stattfinden soll, und zu deren Teilnahme die Initiative zur gesellschaftlichen Erneuerung der DDR aufgerufen hat. Diese Initiative will durch die Versammlung vor dem Alten Rathaus und einen Schweigemarsch mit Kerzen zur Braustraße nicht nur das Andenken der Repräsentanten des Proletariats ehren, sondern auch darauf hinweisen, dass die Grundmenschenrechte, also das Recht auf die Rede-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in der DDR bisher nicht gesichert sind. Gleichzeitig wird man auch auf das Verbot der sowjetischen Zeitschrift Sputnik und das Verbot einiger sowjetischer Filme in der DDR hinweisen. Die Organe der DDR-Staatsmacht beschlossen, eine rasante Aktion zu unternehmen, wodurch die Manifestation unterdrückt werden soll und gleichzeitig die ganze unabhängige Bewegung in der DDR abgeschwächt werden soll. Mit diesem Schritt, der der Unterschrift der DDR-Verfassungsorgane unter die Schlussakte von Helsinki und unter die Dokumente des Nachfolgeprozesses ins Gesicht schlägt, ist die DDR-Führung angetreten, und zwar nur ein paar Tage vor der Unterzeichnung des Ergebnisdokuments des Wiener Nachfolgetreffens der Konferenz über die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Dadurch gedenkt sie sich zu verpflichten, zu der noch sorgfältigeren Einhaltung der Menschenrechte und der demokratischen Freiheiten und zu der noch wirksameren internationalen Kontrolle dieses Gebietes. Wir rufen deshalb die Regierungen der 34 Länder auf, die zusammen mit den Repräsentanten der DDR diese Dokumente unterzeichnen sollen, dass sie an die DDR-Regierung appellieren, damit sie die 11 Inhaftierten auf der Stelle entlässt, die Strafverfahren einstellt und mit der Kriminalisierung und Aussiedelung der Andersdenkenden aufhört. Wir wenden uns besonders an die Regierungen Ungarns, der Sowjetunion und Jugoslawiens. Wir bitten die Grundinformationen über die Repression in der DDR allen Initiativen und Organisationen der unabhängigen Bewegung in Polen, GSSR, Ungarn und der Sowjetunion mit einem Aufruf, dass sie ihre Solidarität mit den deutschen Freunden ausdrücken, die sich zusammen mit uns allen für die gemeinsame Sache der Menschenrechte und der Demokratie in diesem Teil Europas einsetzen. In Prag und Wrocław, dem 15. Januar 1989, für polnische und tschechoslowakische Solidarität, Miroslav Jaginski, Josef Binior, Peter Pospichal, Anna Sabatova. Wurden alle Inhaftierten in Leipzig wieder freigelassen. Am 23. Januar formulierten sie eine Erklärung. Sie bedankten sich für die breite Unterstützung, die sie erfahren hatten. Und wir sind der Meinung, dass politische Auseinandersetzungen nicht durch das Strafgesetz gelöst werden können. Trotz laufender Ermittlungsverfahren werden wir unsere Arbeit zu gesellschaftlichen Themen weiterführen. Zwei Tage später wurden denn auch die Ermittlungsverfahren eingestellt. Bei den Ermittlungen ging es auch immer wieder um einen Aufruf, den eine Arbeitsgruppe zur Situation der Menschenrechte schon im Dezember formulierte. Anlässlich des 40. Jahrestages der UNO-Menschenrechtserklärung starteten sie eine Initiative. Hier ihr Aufruf. Arbeitsgruppe zur Situation der Menschenrechte in der DDR. Am 10. Dezember 1948 verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Aus Anlass des 40. Jahrestages dieses Ereignisses wird die Arbeitsgruppe zur Situation der Menschenrechte mit der Sammlung und Veröffentlichung konkreter Verletzungen der Menschenrechte in der DDR beginnen. Wir stützen uns hierbei auf die von der DDR anerkannte allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und auf die von der DDR ratifizierten UNO-Konventionen über zivile und politische Rechte sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966. Der Stand bei der Verwirklichung der Menschenrechte ist ein entscheidender Indikator für den Zustand einer Gesellschaft. Aus diesem Grunde ist die Information der Öffentlichkeit über Menschenrechtsverletzungen unerlässlich, auch um Ansatzpunkte für eine breite Diskussion über die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR und zu notwendigen Veränderungen zu markieren. Wir rufen dazu auf, unser Anliegen in vielfältiger Weise zu unterstützen. Ja, wer mehr zu dieser Initiative wissen will, gar mitarbeiten will, der kann sich an die Umweltbibliothek in Ost-Berlin wenden und dies in der Griebenowstraße 16. Nun zu einem anderen Thema. Es gibt ihn wieder, den Grenzfall, ein unabhängiges Diskussionsforum. 1986 gegründet, erschien die Zeitschrift zu Menschenrechtsfragen zur Situation in den sozialistischen Ländern in einer Auflage von 800 bis 1000 Exemplaren monatlich. Als im November 1987 die Berliner Umweltbibliothek durchsucht und einige ihrer Mitglieder festgenommen wurden, war man sich sicher, dass dieser Schlag den unbequemen Grenzfall treffen sollte. Im Zuge der Verhaftungswelle im Januar 88 stellte der Grenzfall sein Erscheinen ein. Jetzt ist er wieder da. Im neuen Grenzfall schreibt unter anderem auch Bärbel Bohley. Sie wurde im letzten Jahr als Landesverräterin in den Westen verfrachtet, behielt aber ihren Pass und konnte ein halbes Jahr später wieder zurück. Im neuen Grenzfall nimmt sie die Perspektiven der Opposition in der DDR unter die Lupe. Hier ein Ausschnitt. Auch die Opposition in der DDR muss einen neuen Selbstfindungsprozess durchlaufen. Das trifft auf alle zu, die an der Lösung der dringenden Menschheitsfragen interessiert sind und glauben, dass nur radikale Kritik die festgefahrenen ökonomischen, sozialen, politischen und ökologischen Probleme der DDR in Richtung Lösung in Bewegung bringen. Diese radikale Kritik an den Missständen unserer gesellschaftlichen Verhältnisse setzt eine Gegenposition voraus, um konstruktiv zu werden. Aber was machen wir? Wir streiten immer noch darum, ob es eine Aufgabe der Kirche ist, dass sie die verschiedenen Gruppen unter ihrem Dach beherbergt. Ob man sich Opposition, Gruppe oder Initiative oder gar nichts nennt, ob man Eingaben schreibt oder nicht, ob die Antragsteller einzubeziehen sind oder nicht, was gemacht werden darf und was nicht. Und jede Festnahme wird in den Westen gemeldet, in der Hoffnung, Hilfe kommt von außen. Entweder vom Westen oder die, die sich für ganz progressiv halten, hoffen auf den Osten. Beide werden uns erstmal nicht helfen. Der Westen kann immer noch seinen Wahlkampf mit unseren Ausreisewilligen führen und auch seine Geschäfte mit unseren Regierenden machen. Ganz egal, ob es um Müll geht oder um Hightech, der Osten hat erstmal seine für Glasnost und Perestroika notwendige Ruhe in den westlichen Randgebieten. Wir müssen das schon allein machen. Dazu wird es notwendig sein, dass sich alle progressiven Kräfte der Gesellschaft zusammenschließen, die kirchlichen und die außerkirchlichen. Und dieser Prozess sollte außerhalb der Kirche stattfinden. Um den leidlichen alten Diskussionen zu entgehen, ist Kirche Teil der Gesellschaft oder nicht. Selbst wenn es Menschen in der Kirche gibt, die der Meinung sind, die Aufgabe der Kirche sei eine rein geistige und geistliche, tragen sie in gewisser Weise auch zu einer spirituellen Erneuerung der Gesellschaft bei, die genauso notwendig ist wie ein Andersdenken auf allen anderen Problemfeldern unserer Gesellschaft. Ohne die so viel geschmähte Opposition geht es nicht, zu der wir uns endlich bekennen sollten. Zu dieser Gesellschaft, in der wir leben möchten, gehört es, dass es diese Gegenposition gibt, ohne die die Politik nicht gedrängt werden wird, Reformen und Veränderungen einzuleiten. Angst vor dem Mord, und schön, dass du liebst, denn Gott, Angst vom Mund, die Gruppe Hard Pop. Im Mai finden in der DDR Kommunalwahlen statt. Im Grunde nicht weiter aufregend, das Ergebnis stand bislang hier auch schon immer vorher fest. Doch nun sind sie gefordert, die Kleingärtner, Sportler und Feuerwehrleute. Sie sollen, dürfen, wollen eigene Kandidaten benennen. So stand es im neuen Deutschland. Ob sich die Freiwillige Feuerwehr oder die Kleingartenkolonie aktiv ins Wahlgeschehen stürzen wird, wissen wir nicht, aber andere wollen es tun. Vertreter unabhängiger Gruppen riefen dazu auf, eigene Kandidaten zu benennen. Vielleicht schon so eine Art Selbstfindungsprozess der Opposition, wie sie eben von Bärbel Bohley gefordert wurde. Den Wahlaufruf im neuen Deutschland kennen Sie ja alle, meine Damen und Herren. Hier nun der Aufruf der unabhängigen Gruppen. Pfingsten 1988 stellten wir in unserem Brief Neues Handeln Überlegungen vor, die sich uns als Konsequenz aus dem Synodalantrag Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung ergaben. Es war und ist unser Anliegen, zur Überwindung der durch Praxis und Prinzip innerer und äußerer Abgrenzung bewirkten Stagnation der sozialistischen Entwicklung unseres Landes beizutragen und die positiven Impulse der Demokratisierungsbemühungen in einigen sozialistischen Ländern Osteuropas aufzunehmen. Unsere Anregung, dass Friedens- und Umweltgruppen der Gemeinden aus ihrer Mitte Kandidaten für die Kommunalwahl am 7. Mai 1989 vorschlagen sollten, zielt darauf ab, die gesetzlichen Möglichkeiten zu nutzen, um einen Schritt zur Überwindung der inneren Abgrenzung des staatlichen Machtsystems gegen eigenständige Verantwortung der Bürger zu tun. Wir wissen uns einig mit vielen Menschen unseres Landes, Christen und Nichtchristen, dass die Mitwirkung unabhängiger Abgeordneter in den örtlichen Volksvertretungen darauf gerichtet sein sollte, dass die großen Probleme der Versorgung, besonders mit Frischwaren, der Umweltvergiftung, des baulichen Verfalls, der Sozial- und Gesundheitsfürsorge, des Umgangs mit Ausländern, des Alkoholismus und so weiter, vor denen wir allerorts stehen, offengelegt und angegangen werden. Dass Fälle von Behördenwillkür, Korruption und Begünstigung aufgedeckt und verfolgt werden. Dass ein offener und öffentlicher gesellschaftlicher Dialog über Ziel und Weg unserer Gesellschaft möglich wird. Dass sich eigenständige Interessengruppen und Bürgerinitiativen bilden und ihre Anliegen öffentlich bekunden und vertreten. Dass die Ausschüsse der örtlichen Volksvertreter mehr Initiativen gegenüber den Räten entwickeln und mehr eigene Beschlussvorlagen erarbeiten. In seiner Rede auf der 7. Tagung des ZK der SED forderte Erich Honecker den VKSK, den DTSB und die Freiwillige Feuerwehr auf, sich mit eigenen Kandidatenvorschlägen an die Mandatsträger, das heißt die Parteien, den FDGB, die FDJ, den DFD, den Kulturbund, den Konsum oder die VDGB zu wenden. Sollte nicht, was für Kleingärtner, Sportler und Feuerwehrleute gilt, auch für Friedens- und Umweltgruppen gelten? Was ist zu tun? Noch im Januar sollten sich diejenigen, die zur Kandidatur bereit sind, beim örtlich zuständigen Gemeinde-, Stadt- und oder Stadtbezirksrat eine Bescheinigung über ihre Wählbarkeit gemäß § 15 des Wahlgesetzes einholen. Unmittelbar nach dem Wahlaufruf der Nationalen Front am 26.01.1989 sollten sich die interessierten Gruppen mit ihrem Kandidatenvorschlag an eine der oben genannten Mandatsträger wenden und ihn begründen. Zwischen dem 8.02. und dem 8.03. erfolgt die Prüfung der Kandidaten. Wichtig ist dann die Teilnahme an öffentlichen Tagungen der Ortsausschüsse der Nationalen Front, bei denen gemäß § 18 des Wahlgesetzes die Kandidaten vorgestellt und über ihre Reihenfolge entschieden werden soll. Sie sollen zwischen dem 9. und 30.03. stattfinden. Zu beachten sind auch die Hinweise, die in der Rede von Werner Kirchhoff auf dem 7. Plenum des ZK der SED über die Wahlvorbereitungen gegeben werden. Jeder Wähler, auch wenn er nicht an der Aufstellung zusätzlicher Kandidaten teilnimmt, sollte sich über das Wahlgesetz informieren und über seine Reformwürdigkeit nachdenken sowie Wahlveranstaltungen besuchen. Lassen Sie uns gemeinsam an der uns mit vielen Nichtchristen verbindenden Hoffnung auf mehr Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde in der DDR festhalten. Indem wir wider alle Resignation für diese Hoffnung aktiv einstehen, stärken wir die Bemühungen unserer Mitbürger um Verantwortung und Emanzipation. Berlin, den 8. Januar 1989. Also, meine Damen und Herren, gehen Sie zur Urne. Überraschungen können geboten werden. Ich hab gelernt, wie man Ammoniak synthetisiert. Ich hab gelernt, wo diese Schelle liegt. Ich hab gelernt, wie der Lockruf des Kanarienvogels klingt. Ich hab gelernt, wie Beutetiere Junge kriegen. Ich hab hunderte von mächtigen Jahreszahlen am Kopf. Ich könnte eh die Bauanlagen programmieren. Ich hab sämtliche binomischen Formen parat. Ich kann Russisch und Französisch deklinieren. Aber fliegen, davon will ich weit entfernt. Fliegen hab ich nicht gelernt. Aber fliegen, davon will ich weit entfernt. Fliegen hab ich nicht gelernt. Ich hab gelernt, wie man den Eindruck macht, als hätte man was drauf. Ich hab gelernt, ob man es nicht gibt, ist Bambule. Ich hab gelernt, wie man mit möglichst wenig Aufwand lernt. Ich hab gelernt, man lernt ja doch nur für die Schule. Ich hab gelernt, wie man sich unsichtbar macht. Wenn's nötig ist, sollen sich doch andere die Rübe verrenken. Ich hab gelernt, mit zwei Wahrheiten umzugehen. Das eine sagt und das andere denkt. Aber flieh. Davon bin ich weit entfernt, fliegen hab ich nicht gelernt. Aber fliegen, davon bin ich weit entfernt, fliegen hab ich nicht gelernt. Ich hab gelernt, dass ein Gespenst umgeht, ich weiß noch nicht mehr wo. Ich hab natürlich auch im Kapital gelesen. Ich hab gelernt, am besten liest man seine Zeitung auf dem Klo. Ich hab gelernt, am besten schmeckt das Bier am Tresen. Aber fliegen, davon bin ich weit entfernt. Fliegen hab ich nicht gelernt. Zum Schluss ein paar Veranstaltungshinweise. Der erste ist vom Frauenzentrum am Penfuhl am Röldenplatz in der Paul-Junius-Straße 75. Ist am Freitag, den 3.2. um 19.30 Uhr ein Frauentreff und um 20.30 Uhr gibt es eine Diskussion zum Buch von Liv Uhlmann, Gezeiten. Anders lernen. Das ist ein Kurs mit Diskussionen um die DDR-Volksbildung. Und der Kurs findet statt vom März bis Mai 89, jeweils donnerstags von 18 bis 20 Uhr. Die Anmeldung ist bis zum 15.02., also 15. Februar, schriftlich an das Stadtjugendpfarramt in der Schönhauser Allee 78 in 1071 Berlin zu richten. Nochmal, Stadtjugendpfarramt in der Schönhauser Allee 78 in 1071 Berlin. Der Arbeitskreis Homosexuelle Selbsthilfe für Frauen in der Gethsemane-Kirche trifft sich jeden zweiten Donnerstag ab 19 Uhr, und zwar Gethsemane-Straße 9. Und am 9.2. gibt es eine Diskussion Lesben im Westen. »200 Jahre französische Revolution«, das ist der Titel einer Veranstaltung, die am 13.02. um 20 Uhr im Gemeindehaus Friedrichsfelde stattfindet. Und das Gemeindehaus Friedrichsfelde ist am Tierpark 26. Und noch ein paar Termine der Umweltbibliothek. Termine, die Veranstaltungen finden in der Galerie statt, jeweils um 19.30 Uhr. Morgen findet dort eine Lesung statt mit Andreas Klicks. Am 21. Februar gibt es dort einen Vortrag und Diskussion zur Theorie und Praxis der sozialistischen Demokratie, Staat, Eigentum und Wahlen. Und am 23. Februar 1937 bis 1938, Repressionszeit in der Sowjetunion. Und die Umweltbibliothek ist in der Krebener Straße 16. Das war's auch schon wieder mit Radio Glasnost. Die nächste Sendung ist am 27. Februar. Im Programm von Radio 100 geht's gleich weiter mit Walkgirl. Die Redaktion der heutigen Sendung hatte Dieter Ulf, Technik vor Susi Werli, und sie fährt hier auch noch weiter. Und vom Mikrofon verabschiedet sich und verdrückt sich Ilona Marenbach. Tschüss und schönen Abend noch.